Also pass auf, das ist die Geschichte von Matze, unserem Matze. Der wohnt in so einer richtig kleinen Kammer, gell? Da ist nix drin außer einem ollen Bett und so einer funzeligen Lampe in der Ecke. Kohle hat der Matze sowieso, okay, der kann sich nix leisten. Weißt du warum? Weil der Kerl eine Meise hat, die ihm alles Geld aus der Tasche zieht. Was der Matze nämlich macht, der kauft Schallplatten und zwar ohne Ende. Schwarzes Gold, soweit das Auge reicht. Alles, was der verdient, haut der für die Dinger raus. Meine Musik ist mein Leben, secht er dann immer mit so glänzender Ache. Und für die schönen Töne geb ich alles, was ich hab. Und weißt du was? Der Matze spart sogar beim Essen, damit er sich noch mehr Platten kaufen kann. Ke Wurst, ke Käse, nix. Nur noch Trockenbrot und Wasser, mehr ist nicht drin. Ist mir doch real, meint der Matze, solange die Nadel noch kratzt und die Musik so richtig ballert. Ja, die Miete und der Strom, die kann er grad noch so abzwacken. Aber für Klamotte oder anständiges Essen reicht's halt, nimme sei größter Kostenpunkt. Na klar, die Schallplattensammlung, da haut der Matze alles raus, was er hat, wirklich alles. Aber weißt du was? Der Matze, der ist trotzdem glücklich mit seiner Musik, die so richtig laut und klar aus der Boxen dröhnt. Und wenn der Matze irgendwann mal den Löffel abgibt, dann wissen wir alle, was er hinterlässt. Denn riesengroßen Schatz, Schallplatte um Schallplatte, einfach wunderbar.